Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Ihr müsst wissen, wir haben gerade so eine 38 Minuten Tech-Schwierigkeiten hinter uns, aber dazu später mehr, denke ich. Wir haben nämlich eine Kategorie dafür schon. Aber erstmal, es ist die Folge 428 und die 428 ist eine ganz besondere Zahl, wie jede der 428 Zahlen, die wir bis jetzt hatten. So hat uns Marcel dafür einen Fakt herausgesucht. Ja, und das Schöne ist, heute geht es um ein Spiel. Und zwar jetzt das 428 und den Rest kann ich nicht aussprechen, denn es ist japanisch. Ja. Auf Deutsch heißt es To the Rescue, ha? Auf Deutsch heißt es ungefähr 428 im abgeriegelten Shibuya. Wie wird Shibuya gesprochen? Shibuya. Shibuya. Okay. Ich glaube auch. Shibuya? Alternativtitel Shibuya? 428 Shibuya Scramble. Ja. Im Zweifel muss man wahrscheinlich auch noch den Pitch Accent irgendwie richtig haben. Das ist eine dreisilbige, das heißt Shibuya. Shibuya? Ja. Shibuya. Also, es geht, Shi ist tief und Buya ist hoch. Also Shibuya. Shibuya. Wie auch immer. Das hat jetzt nicht zu erleuchten. Ein Spiel, das für die folgenden Plattformen erschienen ist: Android, Nintendo Wii, PlayStation 3, PlayStation, Portable, iOS, Microsoft, Windows, Linux, macOS, PlayStation 4. Es handelt sich um eine Visual Novel und erschienen am 4. Dezember 2008. Mhm. Und schon die hat das krasse Cyberpunk-Gelb benutzt als Cover. Ja. Wenn ich das jetzt gerade hier so sehe. Der Virologe Osawa erhält mysteriöse E-Mails, die auf geheime Experimente im von ihm geleiteten Labor hinweisen. Steht hier im Wikipedia-Artikel. Tama arbeitet als Werbefigur in einem Katzenkostüm und preist Passanten einen Schlankmacherdrink an. Ja, ist jetzt nicht ganz so tagesaktuell wie der Virologe mit den mysteriösen E-Mails. Das stimmt. Oh, ja. Ach ja, Mist, schade. Ich hab das jetzt gar nicht so richtig, ja. Mhm. Ja. Secret-Andeutung versaut. Ja. Nee, ja. Aber hat fast ausschließlich positive Bewertungen bekommen, das Spiel? Wenn du das sagst. Famitsu 40 von 40. Ja. Wow. Und Metacritic 85. Ich kenne es trotzdem nicht, aber es hat einen deutschen Eintrag und das heißt eigentlich schon was. Ja. Visual Novels ist halt ein Genre, das von Kennern gespielt wird, um es mal so zu formulieren. Aber nun ja, wir empfehlen das vielleicht, keine Ahnung. Gibt's auch für Wii, hui, ja, und PSP. Nun ja, also für alles. Und die Waschmaschine. Gut, für was es das nicht gibt, ist PlayStation VR 2. Aber da gibt's jetzt Neuigkeiten. Ja, und ich weiß nicht mal, ob es PlayStation VR 2 heißen wird oder was auch immer, aber PSVR 2. Und wird es dann mit einer 2 geschrieben oder so wie bei The Last of Us Part 2 mit 2 Is? Wer weiß es? Ich weiß es ja nicht. Ja, vielleicht auch mit X oder so. Auf jeden Fall hat Sony jetzt auf dem Blog PlayStation.com, haben wir auch verlinkt, die Controller vorgestellt. Die sehr aussehen wie andere Controller von einer anderen Marke, aber ich weiß jetzt gerade nicht von welcher. Ich glaube, das ist Oculus, oder? Oculus. Ich muss mal gucken, wie die Bilder sind, aber auf den ersten Blick wirkte das Oculus-lustisch. Ja, das ist relativ dicht am Oculus-Controller. Die Form ist ziemlich weird, ein in sich verschlungenes Band, mehr oder weniger, mit einem Analogstick vorne dran, was man so um die Hände rumschlingt. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, wie das aussieht. Also schaut einfach mal den Blog-Eintrag an. Ganz lustig finde ich die Position der Buttons, also die man von PlayStation kennt, also Kreis, X und Dreieck. Denn da sind zwei auf der rechten Seite, auf der rechten Hand und zwei auf der linken Hand. Ich glaube schon, dass die VR-Erfahrung sich steigern lässt durch gute Controller. Definitiv. Und ich muss sagen, die Oculus-Controller sind eigentlich auch ganz gut. Und das sieht sehr aus wie ein Oculus-Controller, auch vom Button-Layout und von den Sticks her und so. Ich muss sagen, es gibt sicher Spiele, wo die Eistüten von Sony besser sind, weil sie halt Eistüten sind. Und wenn ich jetzt ein Lichtschwert in der Hand halte, wie bei Beat Saber, dann passt das ganz gut. Ja. Aber für das Wald- und Wiesen-VR-Spiel ist sicherlich so ein ausgereifter Controller besser. Ja. Ja. Ich glaube, das beste Spiel für die Eistüten ist tatsächlich Johann Sebastian Joust. Mhm. das ist, glaube ich, gar nicht auf PlayStation gibt, aber nun ja. Also, dass die Knöpfe jetzt auf beide Hände verteilt sind, das macht natürlich einen großen Unterschied bei existierenden Knopfbelegungen. Aber wenn du Spiele speziell für VR hast, dann kannst du die jetzt hier berücksichtigen. Ja. Das flasht mich gewaltig. Vor allem ist es ja, also, das ist ja das erste Mal, dass diese Knöpfe nicht im Kreuz, sondern im Viereck angeordnet sind. Oder? Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Du sagst. Ich habe jetzt gerade meinen PlayStation-Controller nicht hier. Ja, Moment, ich muss gucken. PS5-Controller. Es war, glaube ich, bis jetzt immer einer oben, einer unten. Ja, genau. Ja, das ist ja im Kreuz quasi angeordnet sonst. Genau. Jetzt sind sie quasi im Viereck. Oder dann ist ja ganz interessant, welche Knöpfe sie zusammengepackt haben. Also sie haben... ja, das ist logisch. Also sie haben den Kreis und das X zusammengepackt, weil die ja auch oft bestätigen und ja und nein, ist genau. Rausgehen. In verschiedenen Kulturkreisen ist so das eine oder das andere, ja. Aber, naja, also Sony hat ja jetzt tatsächlich auch umgestellt mit der PlayStation 5, sodass auch die japanischen Spiele sich an das Sony-Schema halten müssen und damit der endgültige Split mit Nintendo passiert. Du meinst an das westliche Schema? Genau. Ja, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Ich habe gerade überhaupt nicht nachgedacht über das, was ich gesagt habe. An das Sony-Schema hast du gesagt. Ach so, das meinte ich jetzt gar nicht. Ja, natürlich, an das westliche Schema. Und damit ist der Split mit Nintendo jetzt endgültig. Denn Nintendo setzt ja auf das japanische Schema, oder? Mhm. Zumindest bei den meisten Spielen. Also teilweise auch lokalisiert, aber ja, es ist immer noch so ein bisschen Kuddelmuddel. Ja, aber sieht ja soweit schön aus. Es tröpfelt, es langsam. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so schnell langsam tröpfelt. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, sie sagen, es gibt dann irgendwas und jetzt dauert das erstmal 2 Jahre, bis sie irgendwie mehr darüber sagen. Aber ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Mich würde interessieren, wie sie das Haptic Feedback machen. Weil da ist schon sehr viel Platz in dem Controller, wo Dinge hin und her fahren und Gefühle auslösen können. Ich stelle mir jetzt so Nadeln vor, die aus dem Controller in die Hand sich bohren. Dann. Ja, zu Haptik-Feedback haben wir dann später vielleicht auch nochmal mehr. Im Konsum. Erstmal allerdings weiter mit den News. Und da sind wir jetzt quasi bei den Apple-Konkurrenten erstmal. Angefangen mit Google. Google zieht nach und senkt auch die Entwicklergebühren auf 15%. Also mit einem ähnlichen Modell? Mit einem ähnlichen Modell. Bei Apple ist es ja so, dass man sich für dieses Small-Business-Ding bewerben muss und dann wird einem das freigeschaltet. Und hier ist es, glaube ich, so, dass es zwar automatisch passiert, aber erst ab der ersten also nach der ersten Million. Bis zur ersten Million. Ah ja, for the first also one die million. Erste Million wird nur mit 15% besteuert und ab dann. Ist mir auch das sympathischere Modell, weil dieses dämliche Registrieren bei Apple und so, was soll das? Sollen sie halt wirklich einfach sagen, die erste Million ist der Betrag und dann profitieren auch die, die viel verdienen. Ja, sie verschenken halt von den Wahlen, verschenken sie halt dann 150.000 pro Entwickler. Ja. Aber ja, einfache Modelle sind gerade für kleine Entwickler auch ein großer Vorteil. Zum Beispiel, ich habe jetzt meinen Account noch nicht umgestellt bei Apple, weil das lohnt sich halt nicht für 1,50 Mark, die ich da noch verdiene. Übrigens hat Apple jetzt gerade mein Sticker-Set aus dem Store geworfen, weil sie sagen, man muss alle Apps nochmal neu submitten. Irgendwo auf meiner Platte ist noch der Originalcode und den muss ich dann in Xcode und die Erfahrung bei bei Apple alte Apps neu zu machen, ist halt auch so pain in the ass, ja, dass ich das nicht, also. Mhm. Also kurzer Nachtrag übrigens noch schnell, es ist die erste Million pro Jahr. Ah ja, oh, ah, ja. Das finde ich eigentlich gut. Ja. Progressives Steuersystem auch dabei finde ich eigentlich gut und die sollten vielleicht überlegen, dann noch eine höhere Progression nach hinten auszumachen. Ja. Ist dann nicht, also da muss ich sagen, ich hätte dann gerne aber auch das Existenzminimum steuerfrei. Ja, und bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich freue mich sehr, dass das jetzt passiert und dass Google nachzieht. Das ist einer der ganz wenigen Schritte, wo ich sage, da wird endlich mal wirklich auch was für die Indies gemacht. Ja. Übrigens, das Sticker-Set von Rules ist natürlich noch drin, weil Rules ja an sich auch noch verfügbar ist. Nur das Uncannimals, was ich mal gemacht habe, ist leider draußen. Ja, ja. Nun ja, nun denn, die Uncannimals, wir wollen sie zurück. Ja, Petition wird jetzt gestartet. Ich schreibe einen schlechten App-Store-Kommentar. Wird aktualisiert auf 5 Sterne, wenn es ein Update gibt. Ja. Ja. Nur, dass du schon mal weißt. Ja, in diesem Sinne kommen wir zum zweiten Apple-Konkurrenz-Dingsi, das wir noch in den News haben. Und da geht es um Intel und Justin Long. Intel hat so ein bisschen Angst vor dem M1, sieht's aus, und startet deswegen jetzt eine Werbekampagne, wo sie Justin Long, der bekannt geworden ist durch I'm a Mac und ein paar Kinofilme, aber nicht so wichtig. Aber er war der Mac in den I'm a Mac Commercials mit John Hodgman. Und ja, Siri hat irgendwie gedacht, ich will was von ihr oder ihm. Ja, er war der Mac und jetzt ist er nicht mehr der Mac und stellt sich vor als I'm the Justin just a person. Und er versucht einem nahezubringen, warum denn jetzt Intel-Notebooks so viel besser sind als Apple M1-Notebooks. Im Wesentlichen, also Gaming ist so ein Argument und dann ist so, ja, und du kannst sie auch in Nicht-Grau haben, wo ich weiß, die Designs von Intel-Notebooks sind jetzt nicht so, also, weiß nicht, ob das das Argument ist für mich. Aber es gibt halt auch so dieses, ja, und wir brauchen keine Dongles, weil wir haben irgendwie noch den Parallelport an der Seite dran. ein bisschen überspitzt auch formuliert jetzt natürlich. und außerdem greifen sie halt an, dass man momentan an M1-Notebooks nur ein Display anschließen kann. Was in der Tat scheiße ist, aber auch da ist ja auch schon versprochen, dass es ein Update gibt für Big Sur, dass das dann ermöglichen soll. Aber ja, es ist, man kann sich das mal angucken. Ich habe so ein bisschen, es dreht einem so ein bisschen cringig die Fußnägel hoch, zumindest mir. Also für mich ist das ja, cringig ist genau der Punkt. Das ist, ich habe es mir angeschaut und das Schlimme ist, ich bin so hin und her gerissen, weil das Schlimme ist, faktisch ist es, finde ich, genau auf den Punkt. Es ist so, hey, du hast Touchscreens, du hast Face-ID, du musst nicht diese blöden Dongles mit dir rumtragen, du hast diesen komischen Bildschirm auf dem Laptop-Oberfläche, den ich nicht toll finde, aber das ist ein Merkmal, das man rausstellen kann. Du kannst den Schirm nach hinten rumklappen und hast dann ein Touchpad, du kannst 3 Monitor, also ne, alles Dinge, wo du sagst, genau das ist der Punkt, wo man argumentieren kann, Intel ist besser. Und dann ist das so ganz blöd umgesetzt, weil es so, das will cool sein. Und es ist irgendwie, also es fängt an mit diesem, ja, einmal Justin, a real person, just a real person. Und du denkst dir, ja, war das jetzt eine Spitze? War das jetzt aufs Korn genommen, dass die Leute so computeranthropomorphisiert vertreten? Oder was war das? Und dann ist es so seltsam versucht, in diesem trockenen, lakonischen Stil von den Mac-Commercials rüberzubringen. Und das geht dann halt so, er klappt einen Computer auf, sagt, ha, er hat sich entsperrt von meinem Gesicht. oh, nett. Und dann klebt das MacBook auf und sagt, ha, grau. Und das ist so gefühlskalt. Das ist irgendwie so, ich will doch Begeisterung. Ich glaube, das ist es. Es ist nicht die Begeisterung für das Coole, weil sie enden mit dem Mac, sondern es ist mehr so dieses, was ist denn das für ein Klump? Und deswegen lässt es halt so einen negativen Beigeschmack bei mir zurück und nicht, dass wir stellen das raus, was cool ist, was die anderen nicht haben, sondern reiten drauf rum, dass die anderen irgendwie dumm scheiße. Das ist halt, also zur Hälfte sind das halt auch einfach Features, wo du denkst, wofür brauche ich das? Ja, also da ist es irgendwie dieses Yoga-Konzept mit Umklappen und Tastatur von Display trennen oder dieses das ist einfach, ja, ich kann mir da einen Fuchsschwanz dran machen, aber warum würde ich das wollen? Ja. Klar. Aber ich meine, das finde ich legit. Das ist halt auch der ideologische Konflikt zwischen Apple und allen anderen, dass Apple halt Dinge macht. Hier ist ein Werkzeug, das ist für diese eine Sache super gut. Und viele andere machen, hier ist ein Werkzeug, hier ist das Schweizer Taschenmesser. Von dem halt irgendwie die Hälfte der Tools klemmt und nicht richtig funktioniert. Ja, aber ich finde, das kann man, das ist okay, da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein. Aber ich finde, nicht unterschiedlicher Meinung kann man drüber sein, dass diese hohen Fremdschäden. Definitiv, da können wir uns alle drauf einigen, glaube ich. Better luck next time. Ich finde es reichlich absurd, denn diese ganze Kampagne, das I'm a Mac, I'm a PC, hat ja darauf aufgebaut, dass Apple der Underdog war. Ja. Und was will uns Intel jetzt damit sagen? Sie sind jetzt der Underdog? Bestimmt doch nicht, oder? Also das ist doch erstens nicht die Botschaft, die sie rüberbringen wollen und zweitens wollen sie ja nicht der Underdog sein. Also deswegen ergibt es für mich überhaupt keinen Sinn, das wieder aufzuwärmen. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ein bisschen vielleicht die Tage wieder zurückkommen, wo ein bisschen Konkurrenz ins Geschäft kommt. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die letzten Jahre so waren, es gibt halt Mac-People und PC-People, aber die haben nicht viel miteinander zu tun und es ist eigentlich ziemlich wurscht, in welcher Blase Apple da rumturnt. Auf mich wirkt das halt so ein bisschen wie, das ist so ein Schmerz, den haben wir immer noch nicht verkraftet. Deswegen müssen wir das jetzt nochmal aufbereiten. So, also aha. Da irgendwie was Neues zu machen das und irgendwie auch gerne in die Konfrontation zu gehen mit dem M1 und mit Apple. Aber so dieses Remember when Apple was mean to us? So, das ist einfach, das ist so ein bisschen traurig. Ja, und nebenbei würde ich auch sagen, im Grunde lenken sie nur Aufmerksamkeit auf den M1 und auf Apple, dass sich da was tut und dass da jetzt was Interessantes passiert. Also ergibt für mich sehr wenig Sinn aus Marketing-Gesichtspunkten. Ja, und aber interessant. Hängen sich halt stilistisch, reiten sie auf dem Coattails. Ja. Sie hängen stilistisch sich halt an die Apple-Ästhetik dran. Und das ist so, warum? Das ist doch ein Fehler. Warum, wenn du kämpfen willst, warum begibst du dich dann in den Hinterhof von dem, den du fertig machen willst? Spiel doch auf deinem Spielfeld. Ja. Ach, nun ja. Genug über Intel geschimpft. Jetzt lassen wir uns noch ein bisschen über Apple schimpfen, damit das irgendwie auch alles, alles ausgeglichen bleibt. Wir haben nämlich Marcel mit Big Sur Erfahrungen zeitig so zum neuen Release. Was sind denn deine Big Sur Erfahrungen, Marcel? Außer denen, die du gerade gemacht hast. Die erste Erfahrung war, dass ich nicht mit euch podcasten konnte, weil irgendwie, keine Ahnung, ob das eine Big Sur Erfahrung ist. Das ist aber das Einzige, was sich groß vom Setup geändert hat seit letztem Mal. Deswegen nehme ich an, dass das schon damit zu tun hat. Also ich konnte jetzt nicht gleichzeitig mein Rode USB-Mikro als Input und Output nehmen, ohne dass die Verbindung, die Internetverbindung abgekackt ist. Keine Ahnung. Nein, ich glaube, es hatte nichts mit der Internetverbindung zu tun. Da ist einfach nur irgendwas mit USB. Also irgendwas ist abgekackt, genau. Ja. Und ich habe keine Ahnung, liegt es an meinem Adapter oder liegt es an Software oder an Big Sur oder was weiß ich. An der Vielleicht Firmware sollte ich das nochmal googeln. Hast du denn jetzt die Firmware von dem Rode Podcaster geupdatet? Ja, das habe ich geupdatet. Danach habe ich euch gar nicht mehr gehört. Ah, gut. Aber ich weiß auch nicht genau. So, dann Big Sur, genau. Ich habe zeitnah auf Big Sur geupdatet. Und zwar nicht, weil ich Angst hatte oder so, sondern ich habe es vergessen. Apple hat bei mir tatsächlich geschafft, durch ein einziges Betriebssystem, was Mist war beim Release, mir das abzugewöhnen, dass ich meinen Computer update. Und ich finde das sowohl schlimm von Apple als auch schlimm von mir, dass es diese Konsequenz hatte. Verrückt. Aber ja, es liegt auch ein bisschen dran, wie mir Apple das Update anbietet. Das ist super undurchschaubar, finde ich. Irgendwie ist es da, aber nicht so richtig. Mittlerweile ist es auch so, ich habe zum Beispiel meine Uhr schreit irgendwie jede Woche, hey, ich will abgedatet werden, aber irgendwie passen nie die Parameter. Die sagt mir dann, diese Nacht werde ich abgedatet werden, aber irgendwie irgendwas, aus irgendwelchen Gründen passiert es dann doch nicht. In der Früh dann passiert es irgendwie. Also genau. Es ist alles irgendwie komisch geworden. Ja, du stehst dann auf und die Uhr sagt dann so, ich habe mich jetzt doch nicht abgedatet. Ja, genau. Ja. Und ich weiß nicht genau, warum. Ja. Irgendein Gerät war nicht angeschlossen oder hatte nicht genug viel Strom und so. Gut, ich habe geupdatet und meine grundsätzliche Erfahrung ist, es hat sich nichts geändert, aber alles. Es ist irgendwie so, als würde jemand in dein Haus kommen und alle Gegenstände 5 Zentimeter weiter wegrücken, sodass du ganz viel zwar findest, aber nicht genau da, wo du es hingelegt hast, sondern ein bisschen in der Nähe. Das ist mein Fazit von dem Betriebssystem. Ich habe bislang keinen einzigen Vorteil erkennen können. Vielleicht gibt's die und ich kenne sie noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Dinge, die halt einfach ein bisschen anders sind. Okay, das Chungking Express der Betriebssysteme. Ja. Also zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Mail ist jetzt so, dass alle Knöpfe ein Stück nach rechts gerutscht sind. Alle. Die Suche hat deswegen keinen Platz mehr und ist nur noch eine Lupe. Daneben ist ein riesiges Feld, wo man Mails in andere Ordner bewegen kann, was ich immer mit Drag and Drop gemacht habe in meinem gesamten Leben, was ich also gar nicht brauche. Ich kann das bestimmt anpassen, diese Leiste. Ich weiß nicht, ob dann das Suchfeld wieder ganz erscheint oder nicht. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie keine Header mehr von Fenstern, was dazu führt, dass manche Dialoge ganz komisch wirken, also so File-Dialoge, weil man nicht sieht, dass da ein Feld ist, wo der Name des Files rein soll. Ja, also was mir aufgefallen ist mit dem neuen Window-Furniture, was ziemlich nervt, ist, dass man einfach viel weniger Angriffsfläche zum Dragen hat. Weil man irgendwie, wenn die Toolbar voll ist, dann ist da halt einfach nicht viel Platz, wo man hinklicken kann und dragen darf. Gerade in Safari ist das für mich ein Problem. Ansonsten, ja, also es hat sich echt, also ich benutze es gerne und so, vor allem, weil es halt das Betriebssystem von Apple ist, das sie gerade pflegen. Und mit dem ich meine Arbeit tue. Aber so an neuen Features, Control Center, Notification Center, das sind die zwei Sachen, die sich wesentlich verändert haben und die ich auch besser finde tatsächlich. Aber ansonsten. Naja, was ich zum Beispiel gut finde, ist, wenn Pop-up-Nachrichten kommen, dann steht da jetzt mehr Text drin als vorher, hat man mehr Zusammenhang. Genau. Das ist ganz nett. Was mich ein bisschen nervt, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Erinnerungen gleichzeitig kriege, dann sind die so gestackt, dann muss ich erst draufklicken, dann fahren sie auseinander und so. Puh, also das hält sich so die Waage zwischen, finde ich jetzt besser und finde ich schlechter. In meinen normalen Finder-Fenstern katastrophal finde ich zum Beispiel links meine Shortcuts, also meine Ordner, meine Favoriten in der linken Spalte, die sind halt jetzt alle Cardsprit. Punkt, Punkt, Punkt. Translatio, Punkt, Punkt, Punkt. Null Cutout, Punkt, Punkt, Punkt. Also alles Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, weil das ist halt nicht so groß wie die Namen, sondern es ist halt winzig. Ja. Also sehr, sehr viel Willen, Dinge zu ändern, ohne irgendwie einen konsistenten Plan zu haben, in welche Richtung es gehen soll, habe ich das Gefühl. Ja, also generell so ein bisschen so. Es fühlt sich einfach an wie so ein Zwischensystem. Wir passen mal alles irgendwie an. Ja, weil und schauen, es ist halt so, was hängen bleibt. Es ist halt so auf dem Weg zur Plattform Unification oder zumindest zur Plattform Umbrella Verification sozusagen. Und also hat auch das iOS und iPadOS Apps laufen auf den M1 unter Big Sur. Und dementsprechend ist da einfach viel passiert in Sachen Design Language, was halt noch nicht hundertprozentig fertig wirkt. Ja. Insofern, also ich bin da recht gleichgültig. Ich finde es ganz gut, um mich, es fühlt sich an, dass die haben mir das jetzt schon mal gegeben, damit ich jetzt ein Jahr Zeit habe, mich dran zu gewöhnen, mhm, dass die Sachen anders sind. Es gibt einen Grund, warum ich dieses ganze Rumgefummel am Design unentschuldbar finde, und das ist die Erinnerungs-App. Ha. Da hat sich nämlich nichts verbessert. Stimmt. Es ist immer noch ein riesiges Fenster, wo meine Erinnerungen untereinander sind. Die App ist langsam wie die Nacht. Ja. Wenn ich einen neuen Termin eintragen muss, sind alle Sachen, alle Controls, wo ich das mache, versteckt. Alles versteckt in der App. Das ist so, als hätte ich Photoshop. Da ist eine Liste aller meiner Bilder. Und wenn ich auf ein Bild klicke, dann geht ein kleines Fenster auf, wo ich einen Pixel ändern kann. Mhm. Und ja, vorher sehe ich das Bild nicht. Hast du schon mal versucht, Items in der Reihenfolge hin und her zu draggen? Das ist die Pain schlechthin. Oh. Das sind echte Schmerzen. Auf dem Desktop auch. Ja, also da muss ich sagen, generell die Drag-Geschwindigkeit im ganzen Betriebssystem ist kaputt bei mir. Ach echt? Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich weiß nicht warum. Also wenn ich Sachen draggen will in Fenstern, dann passiert erstmal Sekunden nix und dann rauscht das Ganze an mir vorbei. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt auch irgendwo einstellen. Das klingt ein bisschen, als hättest du irgendwelche Plugins installiert, die da was kaputt machen, aber keine Ahnung. Plugins? Ja, irgendwas, zumindest irgendwie Apps oder Blödsinn, die sich da ins Pasteboard reinhängen, weil das sollte eigentlich nicht sein. Aber also dieses typische, ich dragge an den Rand eines Fensters und dann, um es irgendwo anders hinzuschieben. Du trackst an den Rand eines Fensters. Ja, also ich bin in einem Fenster drin, ja? Ja. Also in einem Ordner. Ach, du meinst Fenster resizen? Nee, ich bin in einem Ordner, nehme eine Datei in diesen Ordner und ziehe die nach unten, weil ich die in einen Unterordner dieses Ordners werfen möchte. Ach so, ja. Und dann rauschen alle Dateien an mir vorbei, wenn ich das mache. Das fängt an zu scrollen, wenn du an den Rand gehst. Genau, es fängt an zu scrollen, wenn ich an den Rand gehe, aber das Scrollen ist so schnell, dass ich nichts tun kann. Ja, das ist relativ aggressiv. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Also das ist mir überall aufgefallen, auch bei den Erinnerungen. Das ist einfach nicht benutzbar für mich. Okay. So wie es ist. Und wie gesagt, das kann man bestimmt einstellen. Und eigentlich sind wir der Podcast, der das euch Hörern sagt. Aber vielleicht sind wir auch der Podcast, wo ihr Hörer uns das sagt. Also wenn ihr die Scrollgeschwindigkeit im Finder bei Files irgendwie auf den Rand draggen wisst, oder wenn ihr uns einfach sagen wollt, ja, besorgt euch doch Tinkertool, da gibt es irgendwie diese Option, dann sind wir auf Twitter für euch da. Eine spezielle Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar das iPod Pro Verhalten hat sich sehr verändert mit Big Sur, nämlich die iPod Pros versuchen intelligent umzuschalten. Aha. Was insofern total super funktioniert, weil im Interface steht dann sofort, ich tue die rein, da steht sofort, willst du verbinden, steht sofort, es ist verbunden, alles fast ohne Verzögerung. Was negativ dran ist, es steht zwar da, es ist verbunden, aber es ist nicht verbunden. Ha. Also was mir ganz oft passiert ist, YouTube, also es wechselt jetzt dauernd zwischen iPhone und Mac, was ich sogar haben will, weil ich oft am iPhone was höre und dann will ich am Mac weiterhören. Ja. Aber es gerät bei mir zumindest sehr oft in so einen Zustand, wenn ich YouTube gucke, wo ich gar keinen Ton mehr habe, und dann muss ich in die Systemeinstellungen auf den Mac-Lautsprecher zurückstellen und zurück und dann wieder auf die Kopfhörer, damit ich wieder was höre. Na, das funktioniert für mich eigentlich relativ zuverlässig tatsächlich, aber ja. Also viel Licht, viel Schatten bei dem Teil. Ja, nicht alles gut bei Apple. Das wäre doch mal ein Thema, dem sich Justin Long annehmen könnte. Nicht alles gut. Ja, nicht alles gut, das ist eine gute Überleitung. Weil es geht um die PS5 und da ist vor allem nicht gut, dass man sie ja nur unter absurden Anstrengungen kaufen kann. Oder man hat Glück oder beides. Ich habe tatsächlich jetzt es geschafft, beim Otto-Versand, die Älteren werden sich noch an den Otto-Katalog erinnern, habe ich tatsächlich geschafft, eine PlayStation 5 zu erstehen, die mir auch schon geliefert wurde. Und jetzt bin ich auch stolzer Besitzer einer Plattform, für die es ungefähr 4,5 Spiele gibt. Ja, aber Marcel, was sind denn deine Eindrücke? Es ist so absurd. Ja. Es ist wirklich absurd, weil ich habe dieses Ding aufgestellt und alles ist ein Versprechen für die Zukunft. Also die Ernüchterung bei mir am ersten Tag war schon heftig. Echt? Also weil es halt so wenig gibt für dieses Teil. Sie hat natürlich trotzdem andere Vorteile, nämlich die SSD, alles lädt schneller. Ja, aber und auch die Lautstärke. Und die, oh ja, die ist leise. Ja. Das ist richtig. Das, oh ja. Oh ja, Martin. Also das ist für mich das Killer-Feature tatsächlich. Weil ich spiele ja immer noch Ghost of Tsushima, weil ich mache ja sonst nichts anderes auf meiner PlayStation. Gut, ich habe ein bisschen auch die neueren Titel gespielt. Ich habe auch schon Demon's Souls angespielt. Aber und gerade bei Ghost ist halt meine PlayStation 4 Original ohne Pro irgendwie komplett durchgedreht und hat sich gedacht, ich bin jetzt eine Jet-Turbine. Und jetzt ist halt absolute Stille, wenn ich das anmache, und das ist schon eine wesentliche Verbesserung. Also allein dafür hat sich's im Prinzip schon gelohnt. Ich fand auch tatsächlich die. Ich finde, das ist Pass Pro Toto super. Genau das ist die PlayStation 5. Es ist, sind so Sachen, die einfach nicht mehr ärgern, was man halt dann oft gar nicht so bewusst mitkriegt. Oh, das, was mich immer geärgert hat, ist weg. Aber es ist halt so wenig. Oh geil, ich habe eine neue Konsole. Ja. Nee, gut, ich habe halt jetzt irgendwie dieses Spider-Man-DLC-Spiel, das ich noch nicht aufgemacht habe. Das war dabei, das musste man im Bundle mitkaufen. Ich habe Demon's Souls angespielt. Da sieht man schon, dass da grafisch durchaus jetzt einiges mehr geht. Das fand ich sehr schön. Vor allem ist halt alles sehr flüssig. So, soweit ich das halt auf einem Beamer, der jetzt noch nicht mal 60 Hertz kann, beurteilen kann. Aber ja, im Zweifel muss man dann auch wahrscheinlich sein Projektions-/Betrachtungs-Equipment mit upgraden, um tatsächlich alle Vorteile zu genießen. Was ich tatsächlich sehr gut fand, ist die Upgrade-Experience. Also so, er fragt halt, hast du eine PS4? Oder besser gesagt, er erkennt, wenn du eine PS4 hast, und bietet dir dann an, automatisch Dinge umzuziehen, und du kannst auswählen, welche Spiele du gerne übers LAN von der einen PlayStation auf die andere PlayStation kopieren möchtest. Und Spielstände ja sowieso. Und das mit den Spielständen fand ich ein bisschen blöd, weil da hat er mich nicht gefragt. Oder hat sie mich nicht gefragt, sondern ich habe erst hinterher gelesen, dass ich, da ich PlayStation Plus habe, alle aus der Cloud mir holen kann. Da hatte ich aber schon 3-4 überschrieben in der Cloud. Dass da nicht unterschieden wird, Achtung, das ist noch ein PS4-Spielstand, vielleicht sichere ich erstmal jetzt für einen Monat oder so beide und du kannst dann dir die holen, die du brauchst. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Gut, da bin ich jetzt nicht reingelaufen in dieses Problem, aber ja, verstehe ich. Ich habe danach halt meine PS4 angeworfen, da sind die ja noch, und habe sie da wieder hochgeladen in die Cloud, und dann ist die mir geholt. Also das ging alles. Das war schon ganz, ganz cool. Aber du hast total recht, die Migrationserfahrung war super. Ja. Und auch, was man sich ja überhaupt nicht so bewusst macht, jetzt nach 10 Jahren, ich meine, es läuft halt alles, was du von der PS4 kennst. Ja, das ist tatsächlich schön. Es fühlt sich total normal und natürlich an, dass es so ist, aber ist es ja gar nicht. War ja früher absurd. Ja. Aber ansonsten geht es mir tatsächlich so, ich habe mich über alle Neuerungen gefreut, aber es war immer nicht so viel besser als vorher, dass ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt weggeblasen. Die SSD verkürzt die Ladezeiten meines Erachtens genauso, dass ich sage, oh, es ist viel kürzer, aber es ist jetzt nicht, wow, krass. Es kommt auch ein bisschen drauf an, also teilweise müssen da PlayStation 4 Spiele noch ein bisschen nachbessern und das halt besser unterstützen, dass da die ganze Kapazität quasi ausgeschöpft wird. Aber ja, es ist Also es ist eine Investition in die Zukunft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Astrobot nicht. Ich mag diese Figur nicht und ich mag nicht, was ich damit mache, und die Spiele mag ich auch nicht. die nerven mich. Also ich finde dieses Astro's Lab, also ja dieses Umsonstspiel, das mit dabei ist, das dir auch den Controller so ein bisschen demot und wo du halt irgendwie das Innere deiner PlayStation jump'n'runnen kannst, so in Super Mario Sunshine-Style so ein bisschen. Finde ich ein ganz gutes, also gerade dafür, dass es irgendwie so eine Dreingabe ist, ist echt ein gutes Spiel. Ja, also das hat mich eher genervt und ich habe es aufgehört. Ich wollte natürlich auch gucken, wie der Controller funktioniert. Ja. Denn erste Enttäuschung, es gibt kaum Spiele, die angepasst sind. Ja. Das Einzige, was ich gefunden habe, war Control. Mhm. Das ist auch ganz cool. Und eben dieses Astrobot-Teil, Demon's Souls habe ich mir noch nicht gekauft, weil es halt 80 Ocken kostet. Mhm. Und da ich jetzt gerade mit Dark Souls struggle, bin ich unsicher, ob ich überhaupt das Genre mag. Ja, da halte ich mich gerade noch ein bisschen zurück. Und ich bin tatsächlich von dem Feature, wo ich am schärfsten drauf war, auch ein bisschen enttäuscht. Ach echt? Der neue Controller. Huh. Weil alle drüber erzählt haben, dass das so wahnsinnig realistisch sich alles anfühlt und das eine fühlt sich an wie Glas und das andere wie Sand und so. Und ja, man merkt Unterschiede, wenn ich jetzt, also gerade in dem Astrobot ist es halt so, dass die versuchen, den Controller auszureizen. Und wenn ich über Sand laufe, kriege ich ganz anderes haptisches Feedback, als wenn ich jetzt über Glas laufe. Mhm. Und so. Und die Trigger haben ja auch so einen Widerstand, der fühlt sich auch gut an. Ja. Ich glaube, die Journalisten haben es mir ein bisschen kaputt gemacht mit ihrer Erklärung, weil ja, ich fühle, dass da ein Rumble ist und dass der sehr nuanciert ist, aber es fühlt sich für mich halt nicht an wie eine neue Offenbarung. Das habe ich bei der Switch halt auch schon gehabt, obwohl es da ja nicht funktioniert im Handheld-Modus, der Rumble. Das war so ein verrücktes Konzept, weil der eigentlich bloß zu spüren ist, wenn du diese Joy-Cons in der Hand hältst. Vielleicht das ist ein Problem von Spielejournalismus, dass der neue heiße Scheiß, der muss das beste seit geschnitten Brot sein, sonst es ist halt gehen wieder die Morddrohungen los. Das Urproblem des Spielejournalismus, dass man einfach nur Pressemitteilungen abschreibt. Mhm. Also ich bin froh über den neuen Controller, da kann man sicher auch schöne Sachen rausholen, aber er ist halt nicht so die Offenbarung, wie ich gehofft hatte. Trotzdem freue ich mich gerade drauf auf Spiele wie die von Fumito Ueda, was da dann der Controller machen wird. Also Beispiel sowas wie The Last of Us 2 ist auch noch nicht angepasst. Was ich verrückt finde, ganz ehrlich, echt verrückt. Um da kurz noch einen Kontrapunkt zu setzen, ich bin tatsächlich sehr angetan vom Controller. Er fühlt sich irgendwie sehr, sehr viel wertiger an in der Hand. Oh ja, ich liebe den Controller, auch die Haptik hinten, diese Struktur, die unten ist so ein bisschen rauer und oben ist es glatt. Der Controller an sich ist total toll. Und ich mag aber auch tatsächlich das Rumble, ja, oder Haptic Feedback oder wie auch immer du das nennen willst. Ich hatte allerdings auch vorher jetzt nicht irgendwie da mich groß eingelesen zu. Martin, du weißt doch, wann habe ich angefangen, über dieses Haptik-Feedback zu sprechen in dem Podcast? Also, das ist 5-6 Jahre her. Du stellst dir halt auch vor, dass sich dann wirklich alles anfühlt wie Sand und dass der Controller in deiner Hand zerrinnt. Da müssen wir noch ein bisschen weiter. Das ist auch die neue Erfahrung. Aber es kommt halt nicht an meine Fantasien ran. Ja, das ich glaube, wenn du einen Strandurlaub machst und dann sagt jemand, und dann kommst du zurück und sagst, irgendwie hatte ich gedacht, es fühlt sich sandiger an. Ja, ich bin enttäuscht vom Haptic Feedback von Mallorca. Du hast es schon zu viele Erwartungen. Nee. Martin, hast du rausgefunden, warum man auf dem Controller das Mikro ein- und ausschalten kann? Macht es nämlich immer dauernd aus Versehen. Ja, weil das jetzt ein Mikro hat. Aber der alte Controller hatte doch auch ein Mikro. Nein, der hatte kein Mikro. Sicher. Der hatte einen Stecker für ein Headset Stecker. Mit Mikro, ja. Aber selbst hatte der, glaube ich, nur einen Lautsprecher. Genau. Ach so. Ja, okay. Ah, okay, gut. Aber das ist, ich finde es halt krass, dass sie eine Taste dafür gemacht haben. Aber gut, beim Multiplayer ist das sicher gar nicht schlecht. Ja. USB-C finde ich auch toll, dass es jetzt USB-C ist. Oh ja. Keine Dongles mehr. Jetzt kannst du den direkt an deinem Mac aufladen. Mhm. es ist eine sehr schöne Plattform. Es krankt natürlich noch ein bisschen an den nativen Spielen. Aber für mich war auch tatsächlich der Anwendungsfall, ich will meine PS4 wegmotten und ich möchte eine Spielkonsole, die nicht lauter ist als alles andere im Raum. Demon's Souls ist dann die schöne Dreingabe obendrauf. Und irgendwann kommen dann bestimmt auch die PS5-Exklusivtitel, wo man sagt, wow, dafür hat sich's echt gelohnt. Ich denke, damit wird es dann auch kommen, dieses Gefühl. Es gibt einen riesen Vorteil. Ich kann jetzt meine YouTube-Videos, die ich auf der PlayStation aufnehme, die haben jetzt keine Frame-Drops mehr. Ah, sehr gut. Das heißt, ich kann die Tonspur einfach einmal anlegen und muss nicht alle 5 Sekunden im Video gucken, ist der Ton noch synchron. Ja. Das ist toll. Kennst du übrigens das Final Cut-Feature, das Auto-synkt? Ja, das kenne ich. Hat bei mir. Ach nee, warte. Nee, ich habe in Premiere so ein ähnliches Feature. Nee. Also in Final Cut funktioniert das sehr gut, das Autosync von den Tonspuren. Ich habe keinen Final Cut. Ah, okay. Das ist ja interessant. Aber wie will der das synken? Das ist ja mein Kommentar zum Spiel. Das gibt ja da. Achso, der ist da gar nicht. Okay, macht Sinn. Ich dachte, du hättest vielleicht auf der einen so mit dem Controller aufgenommen und auf dem anderen mit dem richtigen Mikrofon. Aber. Dann der Store ist sehr, sehr leer, der PS5-Store, und Sony hat eine Sache gemacht, die ich wirklich, weiß ich nicht, habe ich es falsch gesehen oder so, die packen in den Store, die sortieren das zwar nach Datum, aber sie packen die ganzen Vorbestellungen davor, ohne dass steht, dass es eine Vorbestellung ist. Ich muss also immer reingehen und gucken, also bei manchen steht es dabei, bei anderen nicht. Ja. Und dann steht, also weiß ich nicht, da waren ein paar Spiele, oh, das klingt interessant, dann gehe ich ins Spiel, dann steht da, erscheint im August. Ja. What? Ich wollte ja gerade Spiele kaufen. Hm. Also da habe ich echt die Lust verloren, muss ich ganz sagen. Und bei den Preisen habe ich auch ein bisschen die Lust verloren von den Spielen. Die sind jetzt schon gut 20 Euro teurer. Nicht so schön. Bei mir gab es noch die Dreingabe Bugsnacks. Da kann ich dann gleich nochmal was dazu sagen. Das habe ich noch ausprobiert. Und Control habe ich ausprobiert, weil ich ja so super scharf war auf Raytracing. Ja. Das sieht schon echt beeindruckend aus, finde ich. Ja, aber nein. Nein? Naja, das Problem ist, es fällt mir beim Spielen nicht auf. Also null. Ich habe halt umgeschaltet, und wenn ich dann auf das Bild gucke und mir das Raytracing angucke, dann ist es cool. Da ist Raytracing. Aber beim Spielen sehe ich es halt nicht. Schaffe ich nicht. Ja, also ich glaube, also es gibt in Control so Stellen, wo mir auffallen würde, wenn es nicht da ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, also es gibt so Situationen, da schwebt irgendwas über dem Boden. Ja, und eigentlich müsste es einen Schatten haben, so, und es hat aber keinen Schatten, wenn man nicht Raytracing anhat. Solche Situationen gibt's. Und da ist halt, da sieht Raytracing halt richtig aus, und ohne Raytracing sieht es halt falsch aus. Ja, also deswegen fällt es einem auch nicht so auf, glaube ich. Es ist auch jetzt keine Kritik am Raytracing, sondern eher ein Lob der Fakerei. Ja. ich meine, gerade Control ist halt ein Spiel, die haben schon echt gut gefaked. Ja, die ganzen Reflexionen und so. Also auch das Raytracing, muss ich sagen, ist nicht die Offenbarung, die ich da erwartet hätte. Und ich hätte es niemals vorher gedacht, ich würde, glaube ich, den 60 FPS-Modus anschalten bei Control. War es, glaube ich, sogar ein 120 FPS-Modus, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich meine, gerade Control hatte ja krasse Frame-Drops auf der PlayStation 4. Das ist schon ein Spiel, was sich lohnt, für das sich eine PlayStation 5 lohnt, wenn man es noch nicht gespielt hat. Ich habe leider schon zu viel Control gespielt. Ja, ich habe gerade erst angefangen, deswegen bin ich da auch ganz dankbar. Ja, kluge Entscheidung. Und mittlerweile hat man es ja auch nachgeschmissen bekommen auf PlayStation Plus und was nicht alles. Ich glaube, das war jetzt auch im Plus, ja. Genau. Ja, es gibt übrigens auch gerade Ratchet & Clank umsonst, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und auch Horizon Zero Dawn wird es demnächst umsonst geben, ganz ohne PlayStation Plus sogar. Und auch da gibt es dann demnächst auch noch mehr Umsonst-Spiele wegen Covid und so. Es gibt mit Plus übrigens auch ganz viele ältere PlayStation Exclusives kostenlos. Ja. Also es ist dann natürlich nicht kostenlos, aber es ist halt toller als dabei. Die zwei Spiele im Monat. Also da gab es also ganz viele große Namen, ja, eben PlayStation Exclusives, die so als Retro-Library dir mit der PlayStation 5 dann mitgegeben werden, und das lohnt sich dann einfach auch eine Zeit lang PlayStation Plus zu aktivieren. Es gibt genug Content. Unter anderem auch Bugsnacks, zu dem du noch was sagen wolltest. Genau. Oh, ich habe noch ein Spiel vergessen, was ich noch reinschreiben muss. Aber Bugsnacks. Genau, ich habe Bugsnacks nachgeworfen bekommen und deswegen habe ich es auch angefangen zu spielen. Und es ist tatsächlich ganz süß. Muss ich sagen, ich bin nicht weit gekommen. Ich hatte die Ästhetik so fertig gemacht, nur von den Bildern, von Screenshots her. Es ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich suche, aber es ist ganz putzig. Es ist so eine Art, ich würde sagen, Pokémon Go. Also im Grunde, oder Ghostbusters. Du sammelst halt Pokémon diese Bugsnacks. Also als würdest du so Geister einfangen müssen und hast verschiedene Fallen dafür und lernst dann dieses Dorf kennen. Ich glaube, es ist ziemlich story-driven. Ich bin jetzt nicht weit gekommen und es ist ein bisschen verrückt, weil diese Bugsnacks sind halt zum Beispiel eine Erdbeere, die rumläuft wie so eine Spinne. Also es ist immer so eine Kreuzung zwischen Bug, also so Insekt, und Snack, also irgendwas Essbares. Ein Hamburger, der irgendwie springt oder sowas. Verstehe. Und dann versuchst du die immer zu fangen und gibst es diesen Leuten, die da wohnen auf der Insel. Und wenn du jemandem eine Erdbeere verfütterst, dann werden dessen Gliedmaßen erdbeerig. Es ist alles super abgefahren. Es ist auch der Grund, warum ich nichts davon verstanden habe, was das soll. Ich glaube, das ist der Entwickler von Octodad, oder? Ja, also die Entwickler. Genau. Ja. Kann man sich angucken. Ich glaube, ich werde es nicht viel weiter spielen, weil das halt vom Genre dann doch nicht so wahnsinnig meins ist. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon über die Titelmusik gesprochen, oder letztes Mal, ich hatte vor einer Weile schon von der Titelmusik gesprochen und dass die sehr gut ist und dass man sich von der Künstlerin durchaus noch mehr anhören sollte. Aber bevor wir weitermachen mit noch mehr PlayStation 5 Content, schieben wir das Hundespiel ein. Ja, das Hundespiel ist von mir, also nicht gemacht, sondern der Themenpunkt. Meine Kinder nennen es so. Die Leute, die es verkaufen, nennen es Fogs. Mit PH. Und es ist ein Zweispielerspiel, speziell für Kinder gemacht, wo man gemeinsam einen zweiköpfigen Hund spielt. Ja. Er hat keinen Schwanz, der hat vorne und hinten einen Kopf. Und jeder Spieler steuert einen von diesen Köpfen. Und der Hund muss, der Hund kann sich ein bisschen länger und kürzer machen. Also es erinnert mich gewaltig an ein paar Spiele, die auf der Amaze mal waren, wo es so. Das ist ja auch hier. Wie hieß es denn von dem Katamari Damacy-Macher? Gab es doch auch dieses. Nein, da gab es doch auch dieses eine Ding. Nobi Nobi Boy. Nobi Nobi Boy, genau. Ja, von genau, Keita Takahashi. So den Style hat es. Und es ist so gemacht, dass du lauter Rätsel hast, die du nur zu zweit lösen kannst. Und diese Hunde können sich im Grunde verlängern, also diese Hundewurst länger machen. Die können zubeißen und ziehen. Hundewurst ist schlechte Assoziation an der und Stelle. Und das war es im Grunde auch schon. Also du kannst dann Dinge hinter dir herziehen. Manchmal musst du dich festhalten, manchmal musst du dich zu zweit abwechselnd entlanghangeln irgendwo. Es gibt so Düsen, aus denen kommt Luft raus und da kann ein Hund auf die Düse beißen, dann kommt die Luft zum Maul vom anderen Hund raus und der muss dann damit irgendeinen Ventilator betreiben. Ah. Und es ist ein Genuss, meine Kindern zuzuschauen, wie sie sich in diesem Spiel streiten und versuchen, irgendwie auf die Kante zu kriegen, irgendeine Aktion gemeinsam zu machen, weil 90% der Zeit ziehen sie in zwei verschiedene Richtungen und sagen, nein, na, na. Und das muss man abkönnen. Das ist, manchmal kriege ich auch einfach einen Vogel und mache denen das Ding dann aus. Aber sie haben trotzdem eine riesen Gaudi. Und sie kriegen das Spiel hin. Und das ist halt. Vielleicht lernen sie auch was bei. Ja, ich bin gespannt, was. Aber vielleicht ich meine so, dass, dass man irgendwie zusammenarbeiten muss vielleicht. Ja. Ich mag auf jeden Fall die Ästhetik super gerne. Ja, ja, genau. Die ist wirklich nett. Die ist so cel-shaded und 3D. Die Hunde sehen so ein bisschen aus wie Sockpuppets. Mhm. Mega quietschig bunt. Mhm. Aber nett. Und es hat so immer kleine Rätsel und Minigames, die genau auf Kinderniveau gut funktionieren. Und ist cool. Also. Super. Ich für Multiplayer-Menschen, also Couch-Koop-Freunde und Kinder definitiv eine große Empfehlung. Ich bin auch schon versucht, aber ich habe ja nur einen Controller für meine PlayStation 5. Es hat auch einen Shared-Controller. Ich habe zwei. der Herr hat schon wieder zwei. Der zweite Controller ist mein Spider-Man. Denn die Digital Edition hat natürlich kein Spiel beigelegt gehabt, aber die blöden Verkäufer wollten trotzdem Bundle machen. Damit sie mehr Geld einnehmen und deswegen haben die einen zweiten Controller beigelegt. Ja, nicht beigelegt haben sie Marquette für die PlayStation 5, weil das war ja schon im PlayStation Plus. Genau, Sony hat es beigelegt. Marquette ist herausgegeben von der Anna, von der Purna. Von der Purna Anna, ja. Von der Purna, Anna Purna. Mhm. Der Entwickler ist Graceful Decay und es ist eins dieser Inception-Spiele, nenne ich die jetzt mal so. Mhm. Also sowas wie Manifold Garden oder wie heißen sie denn? Es ist an der Schnittstelle zwischen Manifold Garden, Monument Valley und What Remains of Edith Finch. Kommt aber leider in allem nicht so direkt ran, muss ich sagen. Das Interessante ist, also ich erkläre kurz das Konzept. Das Konzept ist, optisch sieht es übrigens sehr aus wie The Witness, so vom Style und dem der Auflösung. Nee, Auflösung nennen wir das nicht, vom Detailgrad. Ich erkläre das Konzept. Man hat so eine Art Miniaturwelt mit vier Bereichen und in der Mitte so eine Art Kuppel. Und wenn man dann in die Kuppel in der Mitte geht, dann sind da wieder die vier Bereiche und in der Mitte eine Kuppel. Und in der Miniatur-Miniatur-Mitte der Kuppel ist nochmal eine Miniatur-Miniatur-Miniatur-Kuppel. Ah, okay. Also es ist ein selbstähnliches System. Und man kann da durchlaufen. Fraktal ist, glaube ich, besser. Ja. Genau, und man kann da durchlaufen und Gegenstände rumtragen und die dann wieder ablegen. Und je nachdem, wo man sie ablegt, sind sie dann größer oder kleiner. Ja. Dann kann man die zweckentfremden und somit Puzzles machen. Das ist ganz interessant, das Konzept. Es hat mehrere Probleme. Also vielleicht erstmal das Positive, während man sich durch diese Story bewegt, kommen so Storybits immer, wenn man ein Puzzle gelöst hat von einer Liebesbeziehung. Da ist es eher so ein bisschen Florence-mäßig, das Spiel. Und die Story hat mich bislang auch interessiert, weil die ist relativ natürlich erzählt, die Geschichte. Das Problem an dem Spiel ist, ich fand es knacke schwer und zwar nicht die Lösungen zu finden, wenn ich erstmal alle Gegenstände hatte, sondern die Gegenstände zu finden, die ich für die Lösung brauche. Ja. Ich stecke tatsächlich jetzt beim dritten Puzzle schon oder vierten Puzzle einfach fest, weil ich nicht weiß, habe ich irgendwas übersehen, den Gegenstand oder nicht? Oder kann ich mit den Gegenständen noch was machen? Und was dazu beiträgt, dass es mir nicht so viel Spaß macht, ist, dass die Steuerung unglaublich nervig ist. Verstehe. Die ist nämlich eher, also ich weiß nicht, ob das an der Konsole liegt, sie ist eher so ein Mausinterface. Ich muss also genau da hingucken, wo der Gegenstand ist, dann drücke ich eine Taste, dann zoomt der so zu mir ran, also wird so durch den Raum gebeamt zu mir, dann kann ich ihn aber noch nicht einsetzen in der Welt, sondern ich muss wieder eine Taste drücken, dann zoomt er in die Welt rein, dann muss ich ihn positionieren und dann nochmal eine Taste drücken, dann wird er da fallen. Also das ist alles nicht intuitiv oder schön oder das Spiel hat jetzt auch nicht so gute Bewertungen bekommen wie andere Annapurna-Spiele. Man kann sich angucken, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt. Ja. Es gab es ja halt jetzt dazu. Ja. Ich glaube, wenn es das nicht umsonst gegeben hätte für eine Plattform, auf der es sowieso kaum Spiele gibt, dann wäre das auch so ein bisschen untergegangen. das ist das Interessante, dass diese Art der Spiel, also auch ein Annapurna-Spiel, wir sind wirklich in einem Bereich der Sättigung gekommen, das ist unglaublich. Ja. Weil es war zuerst so, solche Puzzle-Games vor 10 Jahren, die hätten dir aus den Händen gerissen, mit der Grafik, mit, oh, Story drumrum, Edith Finch-mäßig. Und selbst Annapurna vor 2 Jahren hätte jeder gesagt, oh, ein neues Annapurna-Spiel. Aber es ist halt alles mittlerweile halt das dritte, vierte, fünfte Jahr. Ja. Halt nochmal und nochmal und nochmal. Ja, es muss immer was Neues sein. Das passt ja, das dann auch ganz gut zum, zum nächsten Spiel auf unserer Liste, weil das ist nämlich nichts Neues in diesem Sinn, aber super interessant. So dermaßen nichts Neues, aber es ist so dermaßen, ich weiß nicht, woran es liegt. Wir sprechen jetzt über ein Grafik-Adventure mit einer Pixel-Auflösung, die, glaube ich, unter der von Indiana Jones oder vielleicht bei Indiana Jones in the Fate. Du verklärst Indiana Jones an der Stelle. Ich weiß. Ja. Es sind jedenfalls sehr wenige Pixel, aber dahinter steckt offensichtlich ein Pixel-Artist, der so eine Stimmung erzeugen kann. Also ich habe mir den Trailer angeguckt und zwar nur deswegen, weil ich geguckt habe, was macht denn Simogo gerade so? Habe auf den Twitter-Account von Simogo geklickt und die haben gesagt, oh, wir haben gerade was gespielt, das ist für uns das Spiel des Jahres jetzt schon. Dann habe ich mir dieses Video angeguckt und das ist so eine krasse Pixel-Stimmung, ja, das hat mich sofort weggeblasen und zwar so weggeblasen, dass ich es mir installiert habe. Das gibt's nämlich momentan auf itch.io. Das Spiel ist von Laura Hunt oder Hund, weiß ich nicht. Ich würde irgendwie Berlin schätzen, aber aus Berlin kommt das Spiel. Okay. Oh, weiß ich nicht genau. Zumindest der Grafiker klingt auch sehr deutsch vom Namen. Und seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht präsent. Moment, Thomas Möhring. Thomas Möhring, er macht coole, wie nennt man das? Die Bilder, die man macht, wenn man einen Film produzieren will. Oder ein Storyboards? Spiel. Vorerst, ja, nee, das andere, Concept Art. Ah, Concept coole Concept Art. Okay. Mein Gott. Ja, und das gibt's momentan kostenlos auf itch.io für PC und Linux. Ja, ich hab dich auf Twitter gesehen, wie du gesagt hast, oh, warum gibt's das nicht auf Mac? Und ich habe mir gedacht, ach geh, das ist doch bei jedem Spiel so, was holst du rum? Dann habe ich diese Webseite gesehen, mir gedacht, ah, warum gibt es das nicht für den Mac? Ja. Das ist so, ah, das sind sofort Nostalgie, Guybrush Threepwood, ja, Island-Erinnerung. Es ist einfach so viel stimmungsvoller noch und es war auch witzig, der Trailer und diese Grafiken und ja, es hat so, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert Science. Es hat so diese Atmosphäre von Alone in the Dark, so das Retro Alone in the Dark. Mit halt LucasArts, wie man sich an LucasArts erinnert und nicht wie es wirklich war. Also es sind viel mehr Farben, glaube ich. Ja, und einfach, also viel mehr Farben, viel flüssigere Animationen und Effekte und da ist ja irgendwie dann, da sind God Rays am Start und da sind irgendwie Overlay-Effekte und ja, also es sieht halt einfach beeindruckend aus und ja, ich möchte das auch gerne spielen. Ich habe dir dann auf Twitter geantwortet, dass es wahrscheinlich in Wine läuft, weil das ist mit Adventure Game Studio gemacht. Muss mal gucken, ob das dann auch tatsächlich stimmt. Ja, und ich habe es auch schon angespielt. Es läuft tatsächlich. Ich habe es nicht geschafft, mir Wine zu installieren. Ha. Deswegen habe ich mir Play on Mac. Ja, ja, das ist ja im Prinzip Wine. Genau, das ist irgendwie so ein Rapper Wine. Dann habe ich irgendwelche Sachen geklickt, ohne irgendwas zu verstehen, und dann lief das Spiel. Sehr gut. Ich bin nicht weit gekommen, weil ich dann weg musste, aber ja, also ich bin total heiß drauf und es soll auch irgendwann zu Steam kommen. Eine Mac-Version ist nicht geplant. Ich verstehe es nicht ganz, weil das doch, glaube ich, bloß ein Klick ist, oder? Nein, Adventure Game Studio unterstützt keinen Mac bei einer Das ist ein Engine-Problem. Also es ist literally nicht nur ein Haken setzen, wie die andere Sache war. Traurig. Weil das ist mal ein Spiel, was auf dem Mac flüssig läuft. Sogar in der Emulation. Ja, auf jeden Fall, ja, wirklich, Ich weiß nicht, was es ist, aber so ganz hin und wieder kommt ein Adventure-Game, was mich wieder triggert, wo ich Lust drauf habe. Es war bei Thimbleweed Park, es war bei diesem einen iOS-Ding, was wo nur der erste Teil fertiggestellt wurde. Es sollte mal eine Serie werden. Mhm. Und die moderne Grafik-Adventures langweilen mich normalerweise zu Tode. Ich weiß es nicht. Mhm. Gut, also große Empfehlung und man kann sich's einfach runterladen. Ja, alles gratis. Play on Mac ist gratis. Und das Ding ist auf itch.io gratis. Und das ist aus Berlin, das ist, macht die Sache natürlich nochmal doppelt cool. Ja, dann sind wir quasi am Ende des Konsums. Und jetzt kommt der Nachklapp. Und genau, da, es gibt noch den Nachruf. Da kommen wir vom Hundespiel zum Menschenfresserspiel. Genau, und das Menschenfresserspiel, das haben meine Kinder so genannt. Jetzt werdet ihr fragen, warum haben meine Kinder Kenntnis vom Menschenfresserspiel? naja, ich ihr wisst es ja, diese Spiele. Ne? Mhm. Da hat man dann, du weißt, du hast gespeichert, aber du weißt, du hattest noch Durst. Und jetzt hattest du zwar einen vollen Kochtopf dabei, aber der war voll mit Dreckwasser. Das heißt, du musstest noch A, ein Feuer machen, B, den Kochtopf kochen, C, das abfüllen, D, was trinken und E, den Kochtopf wieder auffüllen. Und das kannst du ja ganz schnell machen. Das dauert vielleicht 5 Minuten. Hm. Und wenn die Kinder noch schlafen, dann gehst du schnell runter, schmeißt die PlayStation an und Ding. Da bräuchtest du jetzt eine SSD. Und dann kommen die halt dazu und ja, du läufst halt dann immer noch so ein bisschen rum und schaust dir an, ob auf dem kleinen Teich wieder die Möwen gelandet sind. Ach halt, nee, kannst ja nicht killen. Du willst es ja vor deinen Kindern nicht machen. Aber egal, zeigst ihnen die Möwen und dann plötzlich springt dich was von der Seite an und du drückst ganz schnell auf Pause und sagst, Kind, Entschuldigung, ich muss jetzt das Spiel stoppen. Ja, weil halt dann doch die Menschenfresser dich gesehen haben und du sie nicht. Und ja. Also deswegen kennen meine Kinder das Menschenfresserspiel. Ich habe tatsächlich wieder den Anschluss gefunden bei diesem Spiel, weil ich hatte ja zuerst erzählt, ich bin über so eine Landbrücke in die Schneezone gekommen und da sind die Gegner einfach knackig und unschaffbar. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe tatsächlich das Richtige gemacht, indem ich in die Höhlen gegangen bin, indem ich das Blocken gelernt habe. Und jetzt knabber ich mich da langsam durch. In den Höhlen sind die ganzen Goodies, also auch die Taucherausrüstung ist in den Höhlen. Jetzt kann ich in Seen und so unterirdische Wasserläufe erkunden. Da sind auch ein bisschen bessere Waffen gewesen. Ja, und ich habe einfach gemerkt, es ist so diese Sparfuchs-Nummer, die brauchst du nicht machen in The Forest. Du musst einfach deine Ausrüstung einsetzen. Wenn du Flares hast, dann musst du die werfen, um eine Höhle zu erhellen. Und weil die nicht so lange gehen, hast du halt, wenn du 2-3 Menschenfresser mit deinem Bogen so pief, pief, pief, pief, pief wegschießen musst, weil ich bin in Schisse, ich will nicht in den Nahkampf und ich habe das Spiel auch auf schwer gestellt. Da verbrauchst du schon mal so 5, 6, 7 Flares, bis du eine Höhle mit 2-3 Menschenfressern ausgeräumt hast. Hm. Ja, fuck it. Die kommen eh dauernd wieder. Und diese Scarcity, diese gefühlte Knappheit, ist tatsächlich nur gefühlt, wenn du ein bisschen weggegangen bist von der verlassenen Campsite, gehst du wieder hin, dann sind die ganzen, ist die wieder aufgefüllt. Und da kriegst du halt dann wieder deine 2 armvoll Pfeile, die du dir abholen kannst. Also da muss ich sagen, schafft das Spiel tatsächlich sehr schön den Übergang von alles ist neu und beeindruckend und der Routine, die sich immer einstellt. Weil ich glaube, wenn diese gefühlte Knappheit tatsächlich so knapp wäre, würdest du einfach, bis du das Spiel drauf hast, hättest du die Ressourcen aufgebraucht. Und dann bist du am Arsch. Dann weißt du, wofür die Lampe ist und wofür die Scuba-Gear ist und wo du sie kriegst und so weiter. Aber du hast alle Batterien weggezockt und du hast den ganzen Sauerstoff weggeatmet und du kannst mit dem Scheiß nichts mehr anfangen. Also ich verstehe die Entscheidung, ich verstehe diesen Trade-off vollkommen und ich muss sagen, Chapeau, dass er das Spiel nicht doof macht, Es ist eine Enttäuschung festzustellen, dass das, was du, was sich limitiert angefühlt hat, nicht wirklich limitiert ist. Aber es ist, es geht damit so gut um wie möglich, glaube ich. Hm. Ja, und jetzt werde ich dann noch weiter spelunken. Ja, ist aber ganz grundsätzlich so ein Problem von Survival Games, glaube ich. Ja. Ich hatte das in Doom. Ich habe Doom auf dem schwersten Punkt gespielt. Also das erste Original Doom auf Nightmare gespielt. Und irgendwann geht dir die Munition aus. Hm. Und Nightmare nur mit der Kettensäge spielen geht einfach nicht. Und da bist du halt verratzt. Weil irgendwann hast du ein Level, das fängst du an und du weißt, okay, du hast, was weiß ich, 200 Schuss Plasma und eine Handvoll Schrotflinten, Schrotshells und das war's. Und dann hast du halt, da bist du am Arsch. Dann kannst du nochmal komplett von neu anfangen, weil du hast vor 5 Levels zu viel Muni verschwendet. Hm. Und diese Ressourcen, diese Starvation-Situation, die willst du halt nicht haben, weil die einfach super frustrierend ist. Ja. Nun ja. Starvation, nein, keine gute Überleitung. Hundespiel, Menschenfresserspiel, Weltraumspiel. Erfrieren wäre die bessere Überleitung. Erfrieren, gewesen, Martin, richtig, weil, I'm sorry. Ganz kurz, bevor Tobi hier reingrätschen kann, nein, eigentlich ist es ja Tobis Thema. Ja. Ich habe aber gestern... Ganz kurz reingrätschen, bevor Tobi... aber nein... Ich wollte reingrätschen, genau. Ja, genau. Ich habe gestern 10 Minuten No Man's Sky gespielt. Ha. Und zwar den Singleplayer-Modus Survival. Und es war interessant, weil ich von vorne gespielt habe und also das Tutorial wieder, es hat sich gar nicht so viel verändert seit, wann ist es rausgekommen? Vor 5 Jahren ungefähr? Ja, gefühlt. Was ungewohnt war, war, dass es jetzt Third Person ist. Es war ja damals First Person. Du sagtest gerade, so. Es hat sich nicht viel geändert und der nächste Satz war, es ist jetzt Third Person statt First Person. Naja, aber spielerisch war es identisch. Ich glaube, sie haben das die Hauptressource, die es gibt, umbenannt. Warum auch immer. Ja, mehrfach, glaube ich. Ja. Heißt nicht mehr Tedium. Aber das Lustige war, es war ganz schön overwhelming. Ich bin sofort gestorben, weil ich erfroren bin. Gut, es ist Survival. Aber da hatte ich noch mein Raumschiff noch gar nicht gesehen. Hm. War ganz lustig, da nochmal reinzugucken. Was mich irritiert hat, war, es gibt ja am Anfang, wenn du das Spiel spielst, so ein Flug durch das All und dann sind so Planetennamen da. Und da sind jetzt so Prozentzahlen dahinter gewesen. 15% complete. Was heißt denn das, Tobi? Ladeprozent. Das ist das Laden am Anfang. Oh. Was? Und ich habe mir vorgestellt, mein Gott, die haben diesen Planeten terraformt und haben jetzt da Basen gebaut und sind gerade 15% complete oder 15%, das ist der Ladefortschritt. Ja. Okay, gut. Dann übergebe ich jetzt mal an dich, Tobi, du bist ja jetzt der neue Experte für No Man's Sky. Ja, ich habe das Weltraumspiel gespielt und ich glaube, dass ich es mit meinen Kindern spiele, gibt mir so ein bisschen andere Augen dafür. Für die ist das alles neu und alles bunt und ja, mein Gott, Kinder, die konsumieren noch unkritisch und denen gibst du halt eine Krabbelkiste von Zeug, das bunt ist und quietscht und da macht es überhaupt nicht, dass dieses Spiel so überladen ist und so voll mit Krams und irgendwie, ich könnte mich über so viele Dinge bei No Man's Sky aufregen. So darüber, dass du hebst ab, drehst eine Runde mit deinem blöden Raumschiff und findest 5 andere Siedlungen. Und in diesen 5 anderen Siedlungen ist aber nichts, außer das, was überall ist. Und du hebst ab, du siehst den Nachbarplaneten am Himmel so groß, dass du ungefähr, die müssten gegenseitig die Gezeiten sowas von kaputt beeinflussen, wenn die so nah wären. Du hebst ab und bist in einer Sekunde bei der Raumstation. Halt, Convenience verstehe ich. Und es gibt so viele verschiedene Materialien, so viele verschiedene Pflanzen. Du kannst so unglaublich viel Kram machen. Ich habe jetzt meine Basis gebaut und dies und das. Und jetzt mache ich es so, ich snacke diese Story-Missionen weg, die halt da gibt es eh so viele Storylines, so viel kann ich gar nicht wegspielen. Es gibt so eine Fregatten-Storyline, wo du irgendwie eine Flotte hast, die dann für dich im Hintergrund irgendwas auf Missionen geht. Ich habe mir gedacht, was ist denn, also das ist, als ob du einen Kuchen anschaust und hinten links steckt eine Brechstange drin, die da oben rausragt. Hm. Weil das passt nicht zu nichts, überhaupt nicht. Aber mein Gott, mir wurscht, das ist ein Sammelsurium an Kram. Es sieht alles bombastisch geil aus, weil halt Sci-Fi und Raumstation und diese Lichteffekte sind immer noch super. Und ja, ich glaube, mein Vortrag jetzt war genauso konfus, wie dieses Spiel ist. Und ich spiele es auch so konfus. Ich akzeptiere es so, wie es ist, und ich snacke es weg mit meinen Kindern. Hm. Und ich hebe mir die Dinge, wo ich weiß, das macht ihnen auch Spaß, das hebe ich mir so ein bisschen auf. Also ich habe jetzt so ein kleines Gewächshaus hinten angebaut an mein Haus. Ich habe ein Haus gebaut und ich habe da hinten so ein Gewächshaus angebaut. Und da kommen die verschiedenen Pflanzen rein, die in die Hydrokultur-Container reingepflanzt werden. Und da baue ich nur, wenn meine Kids dabei sind. Also ich habe so einen, da mache ich Sachen mit ihnen, da lasse ich sie dann mal rumlaufen und ein bisschen Ferritstaub ernten, wenn ich wieder Metallplatten formen muss. Und es gibt Dinge, die mache ich halt, weil das ist mehr storylastig und das ist, glaube ich, für sie noch nicht ganz so spannend. Ja. Aber ich hoffe, sie haben trotzdem Spaß. Doch, die haben total Spaß. Seit wir jetzt ein Tier gezähmt haben, das ist auch das, es, du kannst so viel machen. Es ist so, wozu ein Tier? Du kannst ein Tier zähmen, du kannst es dann. Aber das neue Update, oder? Das weiß ich nicht. Ich hab für mich wäre das schon immer. Du kannst ein Tier zähmen und es dann reiten und dann hast du das, und wir haben das daheim. Also daheim, ne, bei meiner Basis, da wohnt es. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es hat einen Namen. Und läuft dann rum. Und ab und einmal hat es in die Ecke gekackt. Das lag dann da rum. Habe ich aufgesammelt. Fäzium. Ha. Ah, funny. Lustig. Ja, aber mein Gott, das ist. Und es sieht halt super cool aus. Also es ist super gut animiert. Die Laufanimation von dem Ding ist geil. Und das, meine Kinder lieben dieses Ding. Ich muss ihnen jetzt so Ausmalbilder zeichnen, ja, das war super süß. Damit sie das, dieses Tier ausmalen können. Ja. Ja. Damit hast du auch das Menschenfresserspiel wieder gut gemacht, so als Vaterversagen und so. Ja. Ja, aber wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Es war dieses Mal sehr viel Fäkal-Content. Ich sage Hundewurst und Fäzium. Nächstes Mal wahrscheinlich auch wieder, weil so sind wir. Bis dahin allerdings Servus und Baba. Tschüss. Ciao.